G. Freizeit. G. Übung 27. Was machen Lisa und Paul? Was macht Lisa und was macht Paul? Bitte hören Sie und schreiben Sie. Ordnen Sie dann das richtige Bild zu. Lisa singt. Paul schläft. Lisa trinkt Tee. Paul spielt Trompete. Lisa fotografiert. Paul schenkt Lisa Blumen. Lisa schwimmt. Paul liest. Lisa und Paul essen Eis. Paul fährt Fahrrad. Lisa telefoniert. Paul und Lisa tanzen.